Wissenschaft im Brennpunkt. Dunkle Wolken verdüstern den Himmel über unserer Industriegesellschaft. Wir benutzen die Atmosphäre als Mülleimer. Ein Treibhausgas heizt die Erdatmosphäre auf und die ganze Welt zittert. Die Emissionen, die liegen im Moment ungefähr bei jährlich mehr als 30 Milliarden Tonnen. Die ganze Welt? Nein. Ein kleines Häuflein Chemiker gibt sich ganz unerschrocken. Kohlendioxid ist auf der anderen Seite natürlich ein unverzichtbarer Baustein des Lebens. Alle Biomasse besteht aus Kohlenstoff, hauptsächlich. Mehr CO2 bitte. Ein Treibhausgas als Rohstoff. Eine Sendung von Volker Mrasek. So, jetzt gehen wir zu der Anlage, wo wir die Polyole herstellen. Polyole, die aus CO2 hergestellt werden. Wir haben hier einen Reaktor, der ist auch in Betrieb. Eine Serienschaltung von Rührkesseln im Prinzip. Wenn wir den CO2-Druck aufdrehen, dann macht man das CO2 hörbar. Und dann geht es über die Leitung zur Anlage. Eine Versuchsanlage im Technikumsgebäude der RWTH Aachen. Was sich hier dreht, ist ein Rührmotor, der verbunden ist mit einer Welle und unten das Reaktionsgemisch. Da ist ein kleiner Propeller drin, der dafür sorgt, dass das CO2 in die flüssige Phase eingetragen wird. Das sind ganz kleine Reaktoren, die haben ein Gesamtvolumen von 150 Milliliter, wobei da die Flüssigkeit nur 70 Milliliter ausmacht, weniger als eine Kaffeetasse. Was Thomas Müller und andere Forscher hier noch im Kleinen austüfteln, könnte Zukunft haben in der Chemie. Aus dem ungeliebten Abgas- und Abfallprodukt Kohlendioxid soll ein begehrter Rohstoff werden. Müller leitet das Katalyseentwicklungszentrum CAT, eine Forschungseinrichtung, die die Aachener Hochschule gemeinsam mit dem Chemiekonzern Bayer betreibt. Hier pflegt auch die Laborantin Alexandra Keldenich Umgang mit CO2. Und dann gehen wir doch direkt mal in mein Labor. Da werde ich Ihnen mal einen Schaumversuch zeigen, wo selbstverständlich auch unser CO2 drin verbaut ist. Ich werde schäumen. Kohlendioxid quillt aus den Schloten fossiler Kohle- und Gaskraftwerke, aus den Schornsteinen von Industrieanlagen und dem Auspuff von Automobilen. Also ich gebe die zwei Substanzen zusammen und dann warten wir drauf, dass der Schaum entsteht. Was dabei in die Luft geht, die zig Milliarden Tonnen CO2 jährlich, ist ein unvorstellbarer Abgasstrom. Das dauert einen kleinen Moment. Der Schaum wächst jetzt, dadurch, dass einfach immer mehr Gasbläschen entstehen. Ich mische noch mal gerade. Industrie- und Schwellenländer trachten danach, ihre immensen Klimagasemissionen zu verringern. Ein Weg sieht vor, Kohlendioxid aus dem Abgas von fossilen Kraftwerken und großen Industrieanlagen abzuscheiden, sodass es nicht mehr entweicht und die Atmosphäre aufheizt. Also es wird etwas CO2 frei und das sind die Bläschen, die dann den Schaum treiben. So, jetzt läuft er fast über. Das abgeschiedene Kohlendioxid soll dann in tiefe Gesteinsschichten injiziert werden und dort dauerhaft verbleiben. Diese Technologie ist derzeit weltweit in der Erprobung. Man sollte auch jetzt nicht allzu stark schütteln, dann fällt er wieder zusammen. Aber natürlich kann man aus der Not auch eine Tugend machen und den Klimaunhold aus dem Abgas nutzen. Jetzt schon fertig. Sagen, ist er fertig, ja. Das ist ein Weichschaum, wie er in Matratzen eingesetzt wird. Sieht so ein bisschen aus wie ein grüner Sirup jetzt. Von uns so gewünscht, weil es einfach grüne Chemie ist und wir das auch nach außen zeigen möchten. Manche sprechen von grüner Chemie, andere auch von nachhaltiger Chemie. Diese Vision, CO2 als Kohlenstoffquelle zu nutzen, die gab es lange und auch schon vor einigen Jahrzehnten. In den letzten Jahren ist über die Klimadiskussion da eine ganz neue Dynamik reingekommen. Kohlendioxid gewinnt immer mehr an Reiz für die Chemie. Und für Wissenschaftler wie Walter Leitner, Professor für Technische und Petrolchemie an der RWTH Aachen. In Deutschland hat das Bundesforschungsministerium ein jüngst beendetes Verbundprojekt zur stofflichen Nutzung von CO2 mit knapp 5 Millionen Euro unterstützt. Weitere Projekte laufen. Auch andere Länder sind aufgesprungen. auf einen Zug, der im Augenblick richtig in Fahrt kommt. In dem deutschen Verbundprojekt war auch Bayer mit dabei. Christian Gürtler leitet bei dem Leverkusener Unternehmen ein Kompetenzzentrum zur Erforschung neuer chemischer Prozesse. Das Department of Energy, verschiedene amerikanische Institutionen haben das gefördert. In Japan wurde es gefördert, in China übrigens auch. Es ist bemerkenswert, wie viel zusätzliche Aktivitäten da jetzt gekommen sind. Der Klimawandel hat CO2 sicher zu besonderer Popularität verholfen. Doch hinter dem Interesse, das Treibhausgas großtechnisch zu nutzen, steckt vor allem eines: der Wunsch nach größerer Rohstoffsicherheit. Wir wollen also nicht alles CO2, das die Menschheit produziert, in chemische Produkte umwandeln. Das wäre utopisch und auch nicht realistisch und einfach nicht machbar. Aber umgekehrt ist CO2 eben deshalb auch ein attraktiver Rohstoff, weil schon geringe Mengen dieser Abfallströme ausreichen würden, um eine hohe Wertschöpfung, wertvolle Produkte in der Chemie zu erzeugen. In jedem Molekül CO2 steckt ein Kohlenstoffatom. Auf das haben es Leitner und Co. abgesehen. Denn Kohlenstoff ist der wichtigste Baustein in der ganzen Chemie. Er steckt in gut und gerne 20 Millionen Verbindungen, die organische Chemiker heute kennen. Zum Beispiel in Kunststoffen. Sie bestehen aus ellenlangen Kohlenstoffketten und sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. In diese Polymere könnte man das Abgas einbauen und so Gutes tun. Denn das Kohlendioxid würde Kunststoffkomponenten ersetzen, die heute aus Erdöl gewonnen werden müssen. Einem fossilen Rohstoff, der sich immer mehr verteuert und irgendwann ganz zur Neige geht. CO2 zu nutzen und daraus eine Rohstoffbasis zu machen, ist ein interessantes Gebiet. Das ist nicht nur die Überzeugung des Universitätsprofessors, sondern auch die von Industriechemiker Christoph Gürtler. Damit ist das Ganze nachhaltiger, weil das Produkt letztlich weniger Rohstoffe benötigt. Völlig neu ist die Chemie mit CO2 dabei nicht. Es gibt schon einige industrielle Stoffsynthesen, bei denen das Gas verwendet wird und die Walter Leitner aus dem Stegreif aufzählt. Der größte Prozess ist die Herstellung von Harnstoff in der Größenordnung von 100 Millionen Tonnen. Es gibt ein Düngemittel, also entsprechend groß sind die Anwendungsbreiten hier. Ein zweites Verfahren, in dem CO2 genutzt wird, ist heute schon die Herstellung von Methanol. Da geht man davon aus, dass etwa 2 Millionen Tonnen CO2 in diese Verfahren hineingehen. Und dann gibt es Anwendungen, wo die Moleküle immer komplizierter und komplexer werden, sogenannte zyklische Carbonate, einige 10.000 Tonnen. Und ein Molekül, das viele aus dem täglichen Leben kennen, das Aspirin, die Salicylsäure, bei deren Synthese auch heute schon industriell CO2 genutzt wird. Chemiker könnten noch viel mehr mit Kohlendioxid anfangen, wenn da nur nicht ein Riesenproblem wäre. Das Molekül ziert sich ungemein. CO2 ist das Endprodukt aller organischen Oxidationsprozesse und deshalb die energetisch stabilste Kohlenstoffverbindung, die es gibt. Peter Hofmann, Professor für organische Chemie und Katalyseforschung an der Universität Heidelberg. Es ist ein dreiatomiges Molekül, schön linear, und die Bindungen zwischen Kohlenstoff und Sauerstoff sind bombenstark. Das heißt, um die Bindungen zu aktivieren, brauchen sie einen Haufen Energie. Manches geht deshalb gar nicht. Doch es gibt auch Reaktionen mit CO2, die trotz widriger Umstände möglich sein müssten und auch lohnend erscheinen. Michael Limbach, organischer Chemiker in Diensten des Ludwigshafener Chemiekonzerns BASF. Deswegen nennen wir Chemiker das auch Traumreaktion, Dream Reaction, weil wir quasi täglich davon träumen. Es wäre so schön, wenn diese Reaktion oder auch andere Reaktionen funktionieren würden, aber die Natur hat es nicht so vorgesehen. Also in Richtung Versuchsanlage. Dazu gehen wir jetzt hier erstmal in den Fahrstuhl rein. Christoph Gürtler trägt jetzt Helm und Schutzbrille. Der Bayer-Experte hat sein Büro verlassen und trifft sich mit Michael Trafin. Der ist Ingenieur und leitet ein Versuchstechnikum im Leverkusener Chemiepark. Raus aus dem Fahrstuhl geht es im vierten Stock. Die Türen öffnen sich in einen Raum voller Rohrleitungen, Pumpen und Schaltkästen. Als erstes haben wir jetzt hier das, ich hätte fast gesagt, Regiepult, also das Pult, von dem aus dieser Versuch betrieben bzw. betrachtet werden kann. Ich warte jetzt auf den stationären Zustand der Anlage. Sobald der erreicht ist, läuft der Prozess vollautomatisch. Wir hören jetzt gerade, wie die Anlage anläuft. Die Pumpe ist jetzt gestartet. Was Sie gehört haben, ist das Öffnen der Ventile. und das Anfahren des Motors mit hoher Frequenz, um eben die Produkte in den Kessel zu fördern. Das ist ein Spezialreaktor, Teil dieser Pilotanlage, ist speziell für diesen Zweck gebaut worden und stellt auch eine entsprechende technologische Entwicklung dar. Der Raum mit dem etwa waschmaschinengroßen Reaktionskessel ist so etwas wie eine Keimzelle der neuen CO2-Chemie. In Leverkusen ist es gelungen, Kunststoffe mit nennenswerten Anteilen von Kohlendioxid herzustellen. Stolz präsentiert Projektleiter Christoph Gürtler ein 100 Milliliter Glas mit einer durchsichtigen, leicht zähflüssigen Probe. Sie können also dieses Glas hier wieder aufmachen und es wird nichts heraussprudeln, es ist chemisch wirklich fest eingebaut. Das ist auch ganz, ganz wichtig, denn sonst macht es auch keinen Sinn, es ist auch kein CO2 mehr, es ist ein sogenanntes Carbonat und das ist stabil. Bei dem verwendeten Kohlendioxid handelt es sich tatsächlich um CO2 aus dem Rauchgas eines Kohlekraftwerks. Es stammt von RWE. Für uns ist das schon etwas, wo man sich dran gewöhnen muss, dass man sozusagen aus dem Auspuffgas eines Kraftwerks etwas machen kann, was für uns ein hochqualitatives oder überhaupt ein hochqualitatives Produkt ist. Also wir kriegen das Material von der RWE. Wir haben jetzt keine besondere Reinigung hier mit eingebaut. Wir packen es mit in unsere Reaktion hinein und wir kriegen genau das Produkt raus, was wir haben möchten. In den alternativen Weichschäumen ersetzt CO2 einen klassischen Grundstoff auf Erdölbasis, ein sogenanntes Epoxid. Allerdings nicht vollständig. Dafür gibt es technische Gründe. Wir sagen immer, es gibt das große CO2-Wettrennen. Man kann bis zu 43% physikalisch einbauen. Diese Produkte sind dann aber glasig, haben einen hohen Schmelzpunkt und damit kann man keine weichen Polyurethan-Schaumstoffe erzeugen. Also gibt es eine Grenze, die vernünftig ist. Also irgendwas zwischen 15%, 25%, 30% vielleicht. Aber auch das sind im Endeffekt beträchtliche Mengen Kohlendioxid. Denn Polyurethane, das freut auch den Aachener Hochschullehrer Walter Leitner, sind Kunststoffe mit einem riesigen Markt. In Autositzen, in Matratzen, auch härtere Materialien im Bereich von Sportartikeln und Autoteilen und insbesondere dann auch Dämmmaterialien, Dämmplatten, alles Polyurethan, also ein typischer Massenkunststoff. Rund 14 Millionen Tonnen werden davon pro Jahr weltweit hergestellt. Mehr als 2 Millionen wandern in Weichschäume. Bayer hat nun vor, eine größere Anlage zur Herstellung der Ausgangsstoffe auf CO2-Basis zu bauen, mit einer Kapazität von mehreren tausend Tonnen jährlich. Diese Anlage wäre in der Lage, Material für den Markt, also kommerzielle Mengen, bereitzustellen. Wir sehen ein riesiges Interesse. Ich glaube nicht, dass wir es hier mit einer Eintagsfliege zu tun haben. Wir glauben, da geht mehr. Wir gucken uns sehr sorgfältig an, welche weiteren chemischen Reaktionen wir noch nutzen können, die zu sinnvollen Produkten führen, also Produkten, die wir in unserem Alltag gebrauchen können, in die wir sinnvoll CO2 einbauen können. Kohlendioxid lässt sich nicht nur direkt in die langen Molekülketten von Kunststoffen implantieren. Es gibt auch die Idee, wichtige Bulk Chemicals aus CO2 herzustellen, also Grundchemikalien, die die Industrie in riesigen Mengen für alle möglichen Stoffsynthesen einsetzt. Walter Leitner kommt hier auf das weite Feld der Carbonsäuren zu sprechen. Ameisensäure und Acrylsäure sind prototypische Beispiele dafür, aber es gibt eine Vielzahl von anderen Carbonsäuren, die man eben auch mit CO2 aufbauen könnten. BASF demonstriert, wie so etwas funktioniert. Das Ludwigshafener Chemieunternehmen erzeugt Ameisensäure, neuerdings unter Zusatz von Kohlendioxid. Peter Hofmann war als Berater an der Entwicklung des Verfahrens beteiligt. Da läuft eine Pilotanlage. Ameisensäure ist eine riesige Bulkchemikalie, die in vielen Bereichen eingesetzt wird. Zum Beispiel bei der ganzen Silage von Futtermitteln oder bei Enteisen von Flugzeugen und Landebahnen und Ähnliches. Man macht es normalerweise so, dass man aus Kohlenmonoxid Ameisensäure herstellt. Und Kohlenmonoxid muss man natürlich auch erst machen. Letztlich aus Erdgas, Erdöl. Die Synthese, die jetzt läuft, die geht tatsächlich aus CO2 und Wasserstoff. Und ich bin überzeugt, innerhalb der nächsten Jahre wird es umsteigen auf das Verfahren mit CO2. Carbonsäuren wie die Ameisensäure sind zudem ein weiterer Türöffner für Kohlendioxid in der Kunststoffchemie. Wenn ich 2 von diesen Carbonsäuren in einem Molekül habe, dann kann ich wieder Polymere aufbauen. Polyester werden so gemacht, Polycarbonate. Das sind also Massenkunststoffe. Denken Sie an PET, Colaflaschen, Folien, Textilien, Fasern. Man darf aber auch nicht übersehen, ein Stoff wie Ameisensäure aus Kohlendioxid ist keinesfalls von heute auf morgen zu haben. Nur für die einfache Addition von Wasserstoff und CO2 hat es grob über den Daumen jetzt 20, 25 Jahre gedauert, dass wir die ersten Katalysatoren gefunden haben. Und jetzt Unternehmen wie die BASF sich das sehr intensiv in Pilotanlagen anschauen, ob sie es auch in die technische Praxis bringen. Andere, komplexere Carbonsäuren gehen heute noch gar nicht. Hier sind wir wirklich auf der Grundlagenforschung. Die Probleme, die Herausforderungen sind enorm, aber lösbar. Also ich mach's mal an. Jetzt dreht er bei 50 Umdrehungen pro Minute, da wird man gar nichts hören. Und wenn ich jetzt hochdrehe, jetzt fängt's an, jetzt sind wir bei 600 Umdrehungen pro Minute. Und damit es effektiv ist, muss ich wirklich schnell drehen. Und jetzt wird die Lösung schön mit der Gasphase vermischt. Und wir sind bei 1466 Umdrehungen. Jaroslav Mormul gibt Gas. Der Chemiker dreht die Geschwindigkeit eines Rührgerätes hoch. Dessen rotierende Welle ragt von oben in ein Reagenzglas mit einer whiskyfarbenen Flüssigkeit. Das alles an der Universität Heidelberg, im Katalyseforschungslabor Carla. Da ist drin die Ausgangsstoffe, die ich benutze, und der Katalysator. Das ist eine Rhodiumverbindung, und diese Rhodiumverbindung macht die Flüssigkeit so dunkel. Und wir können einmal voll aufdrehen. 1500 dürfte okay sein. Das sieht man daran, dass sich Gasblasen in der Flüssigkeit bilden. Wie das Aachener Entwicklungszentrum CAT ist auch Carla das Ergebnis einer Kooperation. Auch hier forschen eine Hochschule und ein Konzern gemeinsam, die Heidelberger Uni und BASF. Chemieprofessor Peter Hofmann ist Direktor des Labors und die Entwicklung neuer Katalysatoren nach seiner Darstellung das A und O für den Erfolg der CO2-Chemie. Die wirkliche Nutzungsmöglichkeit von CO2 ist ohne die Entwicklung jeweils geeigneter Katalysatoren chancenlos. Und es gibt für viele Dream Reactions, von denen man weiß, die sind thermodynamisch durchaus möglich, noch keine Katalysatoren. Den hohen Energieaufwand, den man betreiben muss, damit Kohlendioxid überhaupt reagiert, Prozesskatalysatoren können ihn verringern. So kriegt man chemische Synthesen mit dem trägen Treibhausgas am Ende doch hin. Da senken Sie diese Aktivierungsbarriere und Sie erreichen zwei Effekte. A, das Ganze wird natürlich von der Geschwindigkeit der Reaktion her schneller. Und B, es kann selektiver werden. Denn sagen wir, es entstehen 5 Produkte und Sie kriegen sonst normalerweise das Gemisch, aber Sie finden einen Katalysator, der den Weg zu einem der Produkte einfach schneller macht. Dann wird das Ganze selektiv. Ich teste gerade die Temperatur, bei welcher Temperatur wir sind. Wir wollen bis zu minus 78 Grad. Also müssen wir noch ziemlich viel Eis hier reintun. Und jetzt sind wir dann schon bei minus 15, oh, minus 20, minus 25, minus 30. Es geht relativ flott dann. Auch was bei Carla so alles an Experimenten im Labor läuft, dient nur einem Ziel: der Entwicklung neuer Katalysatoren. Minus 60, das reicht mir eigentlich auch schon. Minus 60 ist schon relativ kalt. Und ja, dann will ich meine Reaktion bei dieser Temperatur durchführen. Die Heidelberger sind einer ihrer Traumreaktionen inzwischen einen großen Schritt näher gekommen. Im Labormaßstab gelang es ihnen, ein Salz der Acrylsäure mit CO2 herzustellen. Und zwar Natriumacrylat, den Hauptbaustein sogenannter Superabsorber, wie Michael Limbach erläutert. Er ist Carla-Projektleiter auf Seiten von BASF. Das kennt jeder aus der Windel. Das ist das, was in der Windel den Urin aufsaugt, das Wasser aufsaugt. Oder Sie kennen es auch aus dem Supermarkt. Wenn Sie ein Stück Fleisch kaufen, da ist ja oft so ein kleiner Inlay drin. Das ist mit einem Superabsorber gefüllt, um halt den Fleischsaft so ein bisschen aufzusaugen, dass das appetitlicher aussieht und nicht im eigenen Saft schwimmt. Schon vor 30, 40 Jahren gab es Anstrengungen, Natriumacrylat aus CO2 herzustellen. Und nicht mehr aus dem Erdölprodukt Propen, was heute noch immer üblich ist. Man braucht auch einen Katalysator, der das macht. Und daran ist dieses Projekt lange gescheitert. Diesen Katalysator haben wir jetzt nach langer Zeit gefunden. Es ist eine Verbindung, die das Metall Nickel enthält. Sie knüpft das begehrte Natriumacrylat aus den Substraten Ethen und CO2 zusammen, was Energie und Kosten spart. Laborchef Peter Hofmann. Das kann man sich so vorstellen wie eine kleine molekulare Maschine. Die macht Folgendes: Sie geben die reagierenden Substanzen oder die miteinander reagieren sollen in die Lösung rein. Dann greift sich dieses Katalysatormolekül den Stoff A, den Stoff B, bindet den, sorgt dafür, dass die sich zum neuen Stoff zusammenlagen, den gibt sie wieder frei und dann geht es wieder los. Und das haben sie dann in der Stunde meinetwegen millionenfach. Dazu muss der Katalysator natürlich die richtige Struktur kriegen. Die kann man maßschneidern. Das ist durch quantenchemische Modellrechnungen am Computer und anschließende Tests im Labor gelungen. Noch sind die Kollegen Hofmann und Limbach aber nicht am Ziel. Der Katalysator ist noch zu langsam. Wir sind im Moment bei etwa 10 bis 20 Turnovers. Das heißt, ein Molekülkatalysator setzt in einer bestimmten Zeit 20 Substratmoleküle miteinander um. Das ist noch nicht eine Umdrehungsrate sozusagen, wo der Industriechemiker in Freude ausbricht. Um es industriell zu nutzen, muss das in der Größenordnung von 1.000 bis 100.000 pro Stunde liegen. Ja. Und das muss natürlich nur optimiert werden, aber das ist nicht mehr unser Job im Grundlagenforschungslabor. Wir haben einen Fuß in der Tür, treiben das ein bisschen weiter voran, übergeben es aber irgendwann den Kollegen, die in Ludwigshafen sitzen und deren Job es ist, sowas zu optimieren. Und sind da sehr hoffnungsfroh, dass wir das jetzt auch bald tun können. Der Weg bis zur industriellen Anwendung sei auf jeden Fall noch weit, betont BASF-Chemiker Limbach. Wir machen jetzt einige wenige Gramm von diesem Natriumacrylat in unseren Kolben. Das Ziel ist es aber, 200.000 Tonnen größenordnungsmäßig zu machen. Und das sind ungefähr 10 Jahre Entwicklungszeit, sagen wir, vom ersten Experiment, bis sie dann am Schluss in der Anlage einen Knopf drücken können, wo dann Produkt hinten rauskommt. Das ist so die normale Entwicklungszeit für einen Prozess von dieser Größe. Es ist nicht einfach, die Natur zu kopieren. Doch darum gehe es im Prinzip, wie Walter Leitner sagt, einer der führenden Köpfe Deutschlands auf dem Gebiet der nachhaltigen Chemie. Die Natur baut alle ihre Stoffe, ihre Fasern, ihre Gerüstmaterial, die ganze Biomasse letztendlich aus CO2 auf. Und die Pflanze macht es auch über Katalyse. Die Photosynthese ist auch ein katalytischer Prozess, der Metalle benötigt, um die Elektronenübergänge hinzukriegen. Und wir sind eben gefordert, uns da langsam vorzutasten und ähnlich effiziente Katalysatorsysteme, die nicht die Photosynthese nachstellen, aber die dieses Prinzip CO2 und Wasser in Wertprodukte umzuwandeln, auch können. Der Aachener Hochschullehrer spricht gerne von Emerging Technologies, von aufstrebenden Technologien. Das sind diejenigen, die jetzt gerade an der Schwelle stehen, die sehr intensiv schon in Pilotanlagen, vielleicht sogar Demonstrationsanlagen untersucht werden. Und von Exploratory Technologies, die erst am Horizont aufflackern. Die neuen Ideen, was könnte man mit CO2 unter den richtigen Voraussetzungen, insbesondere den energetischen Voraussetzungen, denn noch Neues machen? Der Einbau von CO2 in Kunststoffe steht bereits an der Schwelle zur Industrialisierung. Auch bei verschiedenen Grundchemikalien wie der Ameisensäure aus Kohlendioxid darf man davon ausgehen. Viele andere Synthesen scheitern heute aber noch an einem energetischen Grunddilemma, das Peter Hofmann so beschreibt. Es ist sinnlos, eine Reaktion mit CO2 zu machen, in der man zum Beispiel den Reaktionspartner oder den Katalysator mit so viel Energieaufwand kreieren muss oder vielleicht sogar unter CO2-Ausstoß kreieren muss, dass letztlich die Gesamtbilanz negativ ist. Doch dieses Dilemma lässt sich in Zukunft vermutlich beheben, wenn die chemische Industrie ihre Energie von Windkraft- oder Photovoltaikanlagen beziehen kann, also von sauberen Energieträgern ohne klimaschädliche Treibhausgasemissionen. Es gibt ja zum Beispiel die Planung, man nimmt CO2, nimmt die Sonnenenergie, um Wasser zu spalten, hat dann Sauerstoff und Wasserstoff und dann macht man aus CO2 und Wasserstoff Methanol. Methanol hat einen besonderen Charme. Es könnte auch als Kraftstoff zum Einsatz kommen. Und Treibstoffe werden in viel größeren Mengen hergestellt als Grundsubstanzen der chemischen Industrie. In ihnen ließe sich noch einmal mindestens 10-mal so viel CO2 einbauen, schätzen Experten wie Walter Leitner. Es erfordert also die Verfügbarkeit von regenerativ erzeugtem CO2-freiem Wasserstoff, damit das Ganze Sinn machen würde. Dann ist das Potenzial hoch. Es gibt heute sogar schon eine entsprechende kommerzielle Anlage. Sie steht auf Island, der Insel mit den vielen heißen Thermalquellen. Das Geothermie, die da zugrunde liegt, mit der man günstig den Wasserstoff erzeugen kann und wo gleichzeitig auch das CO2 mit aus der Erde kommt, sodass beide Komponenten direkt vor Ort sind. Das zeigt uns aber auch, dass wir vielleicht in eine zunehmende Diversifizierung kommen werden. Geothermie und dieser Weg zum Methanol für die Isländer, Biomasse in anderen Teilen der Welt, für uns vielleicht wieder ein spezieller Weg aus der Kopplung der regenerativen Energien, Windenergie und Photovoltaik, ja, sich da einfach eine Diversifizierung ergeben wird, die flexible und neue Technologien erfordert und an denen wir arbeiten müssen. Es ist eine Zäsur in der Versorgung mit Energie wie auch mit chemischen Rohstoffen. Wir sind da eigentlich in der Industrialisierung in den letzten 50 bis 100 Jahren auch historisch gesehen eigentlich einen Sonderweg gegangen. Das alles auf gleichen Raffinerieprozessen und der Versorgung mit Erdöl auf der ganzen Welt sehr einheitlich funktioniert. Das ist schön, das hat uns viel Wohlstand gebracht. Wir sehen jetzt natürlich die negativen Auswirkungen, die damit verbunden sind, und deshalb müssen wir reagieren. Kohlendioxid wird in Zukunft stärker zur Rohstoffbasis in der Chemie beitragen. Darauf deutet alles hin. Die aktuellen Forschungsanstrengungen in vielen Regionen der Welt, das große Interesse der Industrie und auch erste Erfolge auf dem Weg zu Massenchemikalien, in denen das klimaschädliche CO2 als nützlicher Grundbaustein enthalten ist. Wenn Sie wie bei der BASF so eine große Verbundstruktur haben, wo praktisch, was weiß ich, 70 Fabriken auf einem Gelände sind, wenn dann natürlich in so einem Verbund CO2 anfällt und man kann das gleich wieder nutzen, dann geht es nicht in die Luft. Das verringert ohne Zweifel die Belastung der Atmosphäre mit dem so übel beleumundeten Treibhausgas. Doch sollte man sich keinen Illusionen hingeben. Die Emissionen, die liegen im Moment ungefähr bei jährlich mehr als 30 Milliarden Tonnen. Und was chemisch eingesetzt wird, sind es ungefähr 110 Millionen Tonnen als Chemierohstoff. Also gerade einmal 0,3%. Selbst wenn man die gesamte Chemieproduktion auf CO2 umstellt, wird es ein kleiner Beitrag sein. Wir sollten ganz realistisch sein, was die Proportionen angeht. Wir sind hier nicht unterwegs im Bereich der Energiewirtschaft mit riesigen Mengen CO2. Wir sind im Bereich Chemiewirtschaft unterwegs. Da gibt es einen kleinen Klimaeffekt, der ist prima. Ganz überwiegend ist aber der Faktor Einsparung fossiler Materialien, um es ganz, ganz klar zu sagen. Es ist vielleicht für ein rohstoffarmes Land wie Deutschland eine Option, andere Kohlenstoffquellen zu erschließen, aber es wird die Welt nicht retten. Mehr CO2 bitte. Jetzt passiert nicht mehr viel. Ein Treibhausgas als Rohstoff. Jetzt ist die Anlage eigentlich da, wo sie sein soll. Eine Sendung von Volker Mrasek. Das sieht gut aus. Prozess läuft. Es sprach Volker Niederfahrenhaust. Produktion Axel Scheibchen. Redaktion Christiane Knoll.